könnt es ahnen, die roten Fahnen gehen euch voran. Blutrote Flut, rote Fahnen grüßt der Sonne Licht. Blutrote Flut, rote Fahnen rufen zum Gericht. Blutrote Fahnen wird der Sieger sein. Sie tragen eure Hoffnung in die Welt hinein. Es lebe René, zerschlag den Faschismus. Es wird die neue Zeit den Hass bezwingen.